Die Känguru-Rebellion. Am nächsten Morgen sitze ich am Küchentisch und schreibe ein neues Kinderbuch. Es geht um eine Familie Luchse, genauer gesagt um deren Kinder. Die heißen Lux Good, Lux Great und Lux Awesome. Aber die Hauptfigur ist der arme kleine Lux Like Shit. Ich rebelliere, ruft das Känguru, als es in die Küche gehüpft. Das neue Regal steht wie eine Eins. Aha, sage ich, wogegen rebellierst du denn? Gegen die Zustände. Verständlich, sage ich, löblich geradezu. Rebellierst du mit? Fragt das Känguru. Wenn ich darf? Falsche Antwort. Wer rebelliert, fragt nicht, ob er darf. Guter Punkt. Also, rebellierst du mit? Sehr gerne. Hervorragend, sagt das Känguru. Dann sind wir schon zu zweit. Und jetzt? Frage ich. Jetzt muss sich die Rebellion ausbreiten. Und wie tut sie das? Nun, natürlich, indem wir anderen Leuten davon erzählen, dass wir rebellieren und sie dann fragen, ob sie mitmachen. Sehr gut, ich nicke. Aber darf ich fragen, was das bringen soll? Es gibt da eine sehr interessante Studie. Demnach sind mehr als drei Viertel der Leute bereit, anderen ohne Gegenleistung zu helfen. Ja, man könnte sagen, sie sind bereit, gegen die Zustände zu rebellieren. Gleichzeitig aber glaubt nur ein Viertel der Leute, dass andere zu dieser Art uneigennütziger Hilfe bereit sind. Jetzt muss man nicht Mathe studiert haben, um zu merken, dass das nicht aufgeht. Wir haben es mit einer Wahrnehmungsverzerrung zu tun. Aha. Wer hat die Studie gemacht? Die habe ich mir so ausgedacht. So, so. Aber auf Basis von echten Studien, die ich gelesen habe. Und die sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Bei denen habe ich mir aber die Prozentwerte und die ausführende Instanz nicht gemerkt und ich hatte nie Bock, das halt im Internet zu recherchieren und das Internet macht mir immer schlechte Laune. Reicht mir, passt so. Finde ich glaubwürdig. Schön. Jedenfalls befinden sich sehr viele Menschen schon längst im Konflikt mit den Zuständen und sind insgeheim bereit, etwas dagegen zu tun. Sie fühlen sich aber alleingelassen oder schlimmer noch, laien rechtsradikalen Faktenfeinden in ihr Ohr. Faktenfeind, das ist eine gute Beleidigung, sage ich. Mag ich. Danke, jedenfalls. Durch das Verkünden unserer Rebellion und das Angebot der Teilnahme kann man die Menschen von unbewusst einsamem Konflikt mit den Zuständen zur offenen gemeinsamen Rebellion führen. Verstehe. Gut, dann los. Wohin denn? Auf die Straße, die Rebellion verbreiten. Jetzt? Vor dem Frühstück? Die Rebellion wartet nicht, behauptet das Känguru. Also, es ist ganz einfach. Du musst nur zwei Leute finden, die mitmachen und ihnen auftragen, dass sie wiederum zwei Leute finden sollen, die mitmachen. Und dann, bumm, lassen wir das exponentielle Wachstum sein cooles Ding machen. Irgendwann sind alle dabei. Wie bei Corona. Vielleicht nicht der beste Vergleich im Sinne einer positiven Konnotation. Guter Punkt. Ich versuche den anderen. Wie bei Facebook. Ist das so viel besser? Wenn ich entscheiden müsste, wovon die Welt lieber verschont geblieben wäre, Corona oder Facebook, dann hätte ich aber zu grübeln. Vergessen wir den Vergleich. Okay, sage ich. Also jedenfalls nur zwei Leute zum Rebellieren bringen, ja? Ja, gegen die Zustände. Und du machst das auch? Ich muss auch noch einen finden. Stimmt. Ich gehe zu Hertha, sagt das Känguru. Verdammt, denke ich. Ich gehe zu, beginne ich. Otto und Friedrich Wilhelm sind im Urlaub, berichtet das Beutetier. Mist. Geh einfach auf die Straße, empfiehlt das Känguru und sprich jemanden an. Also schlappen wir runter zur Straße. Hertha sitzt vor ihrer neuen Eckkneipe, die sie dank einer Crowdfunding-Aktion von Känguru-Fans eröffnen konnte. Ich rebelliere, beginnt das Känguru. Bin ich dabei, sagt Hertha sofort. Würdest du zwei, mach ich, gutes Gespräch, sagt das Känguru. Immer gerne. Hatte ehrlich gesagt nur drauf gewartet, dass endlich mal jemand fragt. Knorke. Ich würde sagen, als erste Maßnahme machen wir hier bei inner Kneipe einen regelmäßigen Stammtisch der Rebellion. Ich bin jedenfalls voll dabei. Das Känguru grinst mich an. Das ist ja wirklich erstaunlich einfach, sage ich. Jetzt du.